Wiss Bescheid. Ja. Diamanten an meinem Handgelenk. Diamanten an meinem Handgelenk. So viel Geld an meinem Getränk. So viel Geld an meinem Getränk. Diamanten glänzen an meinem Handgelenk. Diamanten glänzen an meinem Handgelenk. Diamanten glänzen. Ja, wir haben uns angestrengt. Stay high, ja, wir haben das ganze Land gesprengt. Auf einmal möchte jeder unseren Sound, ja. Euer Platz ist höchstens in meiner Crowd, ja. Baby, komm mit mir, wir chillen im Ritz, ey. Baby, komm, verballer meine Chips, ey. Sie sagt, Ufo, bitte zeig mich in dein Clips, ey. Sie ist nice, ja, sie ist nice, gemachte Tits, ey. Digga, ja, wir chillen in Dubai, ey. Stay high, Digga, tour life. Geh zu Rolli, Digga, kaufe noch ne Uhr ein. Zu viel Linie, ja, ja, ja, wir sind zu high. Digga, ja, wir chillen in Dubai, ey. Stay high, Digga, tour life. Geh zu Rolli, Digga, kaufe noch ne Uhr ein. Zu viel Linie, Alter, deutscher Rap ist nicht meins, ja. Ja, ich hab es versucht, doch es war nicht leichter, ja. BBS, bin am Grenzen. Digga, fahre in einem Phantom. Platz 1, Digga, endlich. Stay high, Digga, ja, wir sind Champions. Hintergrundbild, Digga, auf ihren Handys. Rote Ampel, nein, ich bremse nicht. Halte Abstand, Digga, wenn du kein Fan bist. Deine Bitch, Digga, sie kennt mich. Sie hört lieber Ufo, nicht Kendrick. Digga, sie macht mir ein Sandwich. Purple Hate, Jimmy Hendrix. BBA kam nicht mehr menschlich. Zu viel Stress, Digga, trotzdem zu lässig. Unsere Kohle, Digga, ist unendlich. Rolle Joints, während ich in dem Band sitz, ja. Rolle Joints, während ich in dem Band sitz, ja. Sie kommt nicht hinterher, no, no.